1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. In WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ihr seht, ich bin vom NDR hierher geflogen, also ich bin da. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben eine Freitemennacht, wie immer, freitags. Und das heißt, ihr könnt sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heißt André und André ist 23. Guten Morgen. Hallo. Hallo André, um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich heute nachmittags erfahren habe, dass mein bester Freund nach einem Motorradunfall im Sterben liegt. Oh, das ist ja eine schlimme Nachricht. Ich saß in der Vorlesung und dann hat halt einer seiner besten Freunde mir bei Facebook geschrieben und naja, ich dachte erst, es wäre wieder so eine Sache wie, letztens hatte er mal einen kleineren Unfall und hat sich auch schon mal eine Woche lang nicht gemeldet, nach irgendeiner kleineren Schlägerei im Suff, in die er mit reinverwickelt wurde. Naja, jedenfalls, ich dachte mir nichts Schlimmes dabei und dann verlinkt er mir halt einen Artikel aus der Hatz. Und naja, er ist irgendwie, also, ich bin ein bisschen aufgeregt, angefangen hat es wohl so. Ja genau, was ist genau passiert? Das weißt. Also die waren erst beim Vatertagsgrillen und er hatte ordentlich gesoffen. Das war ja gestern. Vatertagsgrillen war ja gestern. Ja, also ja. Es ist ja vor 24 Stunden etwa passiert. Ach so, ja, okay, alles klar. Ja, und ich habe es halt heute erfahren, also heute Nachmittag oder halt gestern. Ja, jedenfalls hat er ordentlich gesoffen und irgendwann hat er sich, ist quasi weg, ohne dass es die anderen gemerkt haben. Und dann ist er nach Hause gefahren, hat sich erstmal schlafen gelegt und irgendwann, nach einiger Zeit, ich weiß nicht wie lange, ist er wieder aufgestanden und hat spontan die Idee gehabt, einfach mal besoffen durch die Gegend zu fahren. Ach du lieber Gott. So, und solche Ideen hat er schon früher mal. Also an seinem 18. Geburtstag zum Beispiel musste man ihn auch mit zwei Leuten festhalten, dass er nicht irgendwie Dummheiten anstellt. Mhm. Das heißt, er hatte erheblichen Restalkohol im Blut und ist losgefahren. Ja, ich war ganz sicher besoffen. Ja. Und wie ist dann der... Geendet hat das dann so, dass er eben... Naja, also die Eltern haben noch versucht, ihn aufzuhalten, aber sie haben es halt nicht mehr geschafft, weil sie es zu spät gemerkt haben. Und naja, ist er aufs Motorrad, hat Vollgas gegeben und irgendwann, an der Leitplanke hängen geblieben. Und wie schwer ist er jetzt verletzt? Also ich sag mal, körperlichen Totalschaden. Also er hat eine Hirnblutung, Hirntrauma, beide Lungenflügel sind kollabiert, etliche Knochenbrüche. Und es heißt, also der neueste Stand ist, er wird diese Nacht wahrscheinlich nicht überleben. Und das ist mit dein bester Freund? Ja. Also das heißt, es gibt eine 2%ige Überlebenschance. Und wenn er noch anderthalb Tage schafft, dann ist er über den Berg. Aber gerade sehen die Chancen schlecht aus. Wie ist denn dir jetzt gerade zumute dabei? Ja, es ist ganz komisch. Also tagsüber war es so, weil ich halt schon zweimal das hatte, dass er sich eine Woche nicht gemeldet hat. Da hatte ich quasi dieses Gefühl, er ist jetzt wieder weg im Krankenhaus und dann eine Woche meldet er sich wieder und erklärt alles. Und seit zwei, drei Stunden überkommt es mich so ein bisschen. Also mir schreiben ja noch dann andere Freunde, die eben auch sehr betroffen sind davon. Und es ist schwer. Es geht ihm ja so schwer und so schlecht, dass man da ja... dass du auch nicht ins Krankenhaus fahren kannst? Oder bist du so nah auch an der Familie dran, dass du das machst? Ich würde ihn sofort besuchen kommen, wenn er irgendwie besuchbar ist, aber der liegt auf einer Intensivstation. Ja. Du bist auch nicht der allerbeste Freund, sondern einer deiner besten Freunde, kann man das so sagen? Ja, also der andere, der mir das erzählt hat, ist quasi ein anderer bester Freund. Ich meine, das ist ja auch wahnsinnig. Was hat denn den Typ... oder den jungen Mann geritten, dass er das gemacht hat. Das ist ja unfassbar. Ja, aber ich vermute mal, er war nicht zurechnungsfähig. Ja, weil natürlich. Er hat solche Episoden schon mal gehabt. Was mich richtig zornig macht, ist, warum kriegt er es nicht geschissen, wenn er schon sowas gehabt hat, irgendwie, wenn er saufen geht, den Zündschlüssel, wie man das wegzugeben. Ja, genau. Was nicht passieren kann. Oder seinen Eltern zu geben oder wem auch immer. Ja, irgendwem, Hauptsache er ist weg. Genau. Solche Episoden schon mal. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, ist ja bisher nichts passiert. Wenn ich mit 200 durch die Innenstadt gefahren bin, dann kann ich ja weitermachen. Es ist ja auch unfassbar, was noch hätte passieren können. Es ist schon eine Katastrophe. Ich bin froh, dass er erstens niemanden hinten drauf hatte. Ja. Und zweitens, dass er keinen Passanten irgendwie erschlagen hat. Weil 32 Kilo, die durch die Luft fliegen, sind schon ziemlich tödlich. Ja, natürlich, ja. Es ist schon Katastrophe genug, dass er so schwer verletzt ist und um sein Leben ringen muss, aber stell dir mal vor, der wäre in eine Gruppe von Kindern oder von, müssen ja nicht Kinder sein, in eine Gruppe von Menschen reingefahren. Ja, zum Glück war es ja nachts. Ach so. Und da gab es auch Zeugen, die sofort einen Rettungswagen geholt haben, weil sonst hätte er wahrscheinlich überhaupt nicht überlebt. Wie viel Uhr war es genau, weißt du? Ja, weiß ich leider nicht, aber ich schätze mal, ja, vielleicht so wie jetzt von dem Tag, ein, zwei Uhr, irgendwann nachts. Wahrscheinlich kann man darüber gar keine Aussagen machen, wenn er es denn schaffen sollte, was wir ihm natürlich alle wünschen, ob er eine Chance hat, auch wieder gesund zu werden, das weiß man nicht. Also gesund auf keinen Fall. Bei ihm ist auch ein Halswirbel angebrochen. Das heißt, wenn er überlebt, dann ist die Chance sehr groß, dass er dann querschnittsgelähmt ist. Und ich hab ihm selber schon, seit ich selber fahre, weil er hat mich quasi dazu gebracht, auch Motorrad zu fahren. Und seit ich selber fahre, sage ich ihm schon, weil ich dann fast viel kenne, dass ich irgendwann tot fährt. Ja, es ist schlimm, dass sich das bewahrheitet. Aber du bist hoffentlich ein vorsichtiger Motorradfahrer. Ja, so warm wie er will ich nicht und ich will auch nie besoffen fahren. Ja, das ist ja auch eigentlich komplett selbstverständlich, dass man das gar nicht sagen muss. Ja, eben. Mensch, André, dann drücken wir natürlich alle drücken jetzt die Daumen, dass er schafft. Ja, aber jetzt brauchen ist ein Wunder. Aber manchmal geschehen Wunder. Hoffen wir mal darauf. Ja, das Allerschlimmste wäre nur, wenn er irgendwie ein Gemüse ist. Also sprich, wenn er irgendwie im Koma liegt oder hirntot, dann wünsche ich ihm doch lieber, dass er stirbt, weil das ist ja auch kein Leben. Ja, wenn es so ganz schlimm wäre, natürlich. Aber wenn es vielleicht eine Restchance gibt, dass er irgendwie über den Berg kommt und Gott, wir wissen es nicht. Das hoffen wir alle. Ja, wir hoffen es alle, wir drücken die Daumen. Dann wünsche ich dir und zu euch Freunden Alter, auch viel Kraft jetzt für die nächste Zeit und wenn es irgendwie geht, dass ihr ihm dann auch beistehen könnt, falls er besuchbar sein sollte demnächst. Also ich würde ihn sofort, wenn er besuchbar ist, ich würde mich sofort in die Maschine setzen, von Berlin nach Hannover fahren. Achso, wie weit bist du entfernt von ihm? Ja, wie gesagt, Hannover, Berlin, also 250 Kilometer rum. Ja, verstehe. André, wir drücken alle die Daumen und wünschen deinem Freund alles Gute und dass er über den Berg kommt, okay? Ja. Ich würde auch gerne bei der Gelegenheit noch die Sendung loben und das ist erstaunlich. Ich habe beim ersten Mal probiert und bin sofort durchgekommen. Na, das war und super. Ich auch gerne Autogrammkarte. Gerne, dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar, vielen Dank. Gerne, André, bye bye, tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt zum Thema eBay und Moderationsstuhl eBay. Die Versteigerung läuft noch. Die Versteigerung läuft noch bis halb. Also wir haben jetzt ungefähr, noch 20 Minuten Zeit. Wir sind immer noch so auf gut 4.000, was schon eine tolle Summe ist, worüber ich mich sehr freue. Aber es wäre ja eigentlich ganz schön, wenn wir es noch ein bisschen hochrocken könnten und wenn ein wenig mehr Geld rauskäme. Das Geld fließt. Ich habe es ja die ganze Woche schon immer wieder gesagt und sag's auch heute nochmal für die, die zum ersten Mal zuschauen oder zuhören. Wir versteigern meinen alten Moderationsstuhl aus dem alten Studio und der Erlös fließt in die Palliativstation der Universitätsklinik Köln, dem Dr. Mildred Scheelhaus. Das ist die Station, die sich vorbildlichst um todkranke und sterbende Menschen bemüht und diese Menschen doch betreut. Und da ist Geld nötig, da wird sehr viel für die Menschen gemacht. Zum Beispiel auch egal, ob jemand Privatpatient ist oder Kassenpatient, alle werden dort gleich behandelt. Jeder hat ein Einzelzimmer, das Personal hat Zeit für die Sterbenden, aber das kostet halt alles Geld und es kostet überhaupt, das Ganze in Betrieb zu halten, kostet sehr viel Geld und da ist jede Spende willkommen und so auch dann unsere Spende, wenn wir doch noch eine ganze Menge zusammenbekommen. Also ihr könnt jetzt noch spenden, das heißt mit, nicht spenden, sondern ihr könnt jetzt noch mitbieten. Wir sind über 4.000 Euro im Moment, eBay, Moderationsstuhl Domian und ich werde euch jetzt bis kurz vor halb nochmal darauf hinweisen. Spannend, vielleicht tut sich ja noch was. Also wir halten euch auf dem Laufenden. So, jetzt machen wir weiter mit der Sendung, mit der freien Themennacht. Und ich freue mich, begrüßen zu können die Thea. Und Thea ist, nee, da habe ich das falsch gemacht. Ich glaube, es ist Lisa. Genau, Lisa. Lisa, 18 Jahre alt. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Lisa, weswegen hast du angerufen? Also, vielleicht hört sich meine Frage erstmal ein bisschen komisch an, aber ich wollte halt von Ihnen wissen, wie ich halt mit Männern besser umgehen kann. Mit Männern? Ja, genau, mit Männern. Also, das heißt, ist der Hintergrund. Es gibt Probleme. Genau, der Hintergrund der Sache ist halt, dass ich in meiner Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Mit Männern oder mit Jungs in deinem Alter auch? Naja, es, mit, wenn man so, also es lag halt in meiner Familie sozusagen. Bitte? Es lag in meiner Familie, also. Es lag in deiner Familie. Genau. So. Das heißt, du hast in der Familie schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Genau. Mit, also, welchen, mit welchen Männern genau? Also es ging halt um meinen Halbbruder. Mhm. Von dem wurde ich halt jahrelang missbraucht. Mhm. Und du sagst jahrelang, ja. Wie alt warst du da? Von wann bis wann? Das fing an, als ich 7 war und hätte ungefähr da war ich ungefähr 11 Jahre alt. Mhm. Und dieser Halbbruder hat dich vergewaltigt? Ja, unter anderem. Mhm. Also das waren halt die schlimmsten Sachen, die man sich halt ausmalen kann. Also er hat mich auch bedroht und gesagt, ich soll es jemandem sagen. Und, Vergewaltigung ist ja schon sehr schlimm, wenn man ein Kind vergewaltigt. Genau. Das heißt, war er zudem auch noch gewalttätig? Hat er dich hart angefasst? Hat er dich gewürgt oder irgendwas dergleichen gemacht? Ja, so eine Art, ja. Und wie hat er dir gedroht? Erzähl mal. Naja, dass wenn ich irgendwas sage, dass er mir dann was antut oder meiner Mutter was antut, dass mir eh keiner glauben würde. Mhm. Und eben, dass es total absurd wäre, sowas zu sagen. 7 Jahre ist ja nur wirklich sehr klein. Wie alt, als du 7 warst, wie alt war der Halbbruder da? Genau, er war halt 14. 14. Vielleicht lag es halt auch daran, dass er in der Pubertät kam oder so, aber eigentlich normal ist sowas eigentlich nicht. Ja. Was zu machen. Du hast damals niemandem was davon gesagt. Nein. Ich hatte halt viel zu große Angst und eben, er hat mich auch unterdrückt und ich habe es bis heute auch noch niemandem gesagt. Außer meiner besten Freundin, aber auch nur so ansatzweise. Ach, dann redest du jetzt eigentlich zum allerersten Mal so ganz offen darüber? Genau, weil ich halt denke, das ist ja halt eigentlich anonym und da kann ich ein bisschen offen darüber reden. Dieser Halbbruder, der lebte bei euch mit in der Familie? Genau, das war halt meine Mutter, wir haben halt dieselbe Mutter, aber unterschiedliche Väter. Mhm. Ja. Du hast gerade was von Männern erzählt. Gab es noch einen Mann, mit dem du Schwierigkeiten hattest? Naja, halt, jetzt halt, also es fing halt an, da war ich ungefähr 15, 16. Wo man halt normalerweise in die Pubertät kommt. Und ich war halt schon eigentlich immer ein bisschen reifer als die anderen. Und ich habe halt keine Kontrolle über das, was ich tue. Und was heißt das genau? Naja, ich habe einen enormen Männerverschleiß. Also wenn es hochkommt, wenn es richtig krass wird, dann kommt es schon vor, dass ich jeden Tag einen neuen Mann habe. Und das hat halt mit Gefühlen halt nichts mehr zu tun. Aber genau, ich wollte gerade sagen, ich vermute mal, dass du gar nicht groß etwas dabei empfindest. Nein, es ist halt nur, dass ich halt diese Bestätigung, diese Anerkennung will, dass ich etwas mehr bin, also dass ich etwas wert bin. Ja. Und es ist kein sexuelles Interesse steht dahinter. Naja, am Anfang schon, aber wenn es dann vorbei ist, dann fühle ich mich halt wieder so schlecht wie damals halt, als es halt angefangen hat. Das heißt, du bist jetzt 18 Jahre alt, wenn das so seit deinem 15., 16. Lebensjahr geht, hast du ja schon mit einer Unzahl von Männern sexuellen Kontakt gehabt. Ja, also ich weiß nicht genau, ich schätze mal so 50, vielleicht sind es auch mehr. Woher kriegst du die? Wie lernst du die kennen? Übers Netz? Ja, und ich gehe auf jeden Fall in Bars und Diskurs und da treffe ich die halt viel und dann so reden wir halt und dann kommt eins zum anderen. Es ist halt auch um sehr viel Alkohol im Spiel. Ne? Was sagt denn so dein Umfeld? Die kriegen das ja auch mit, dass du so viele Männer hast. Was sagen die dazu? Naja, also ich habe halt zu meinen Eltern kein gutes Verhältnis. Meine Eltern haben sich auch getrennt und scheiden lassen, als ich ungefähr 11 war. Ach so. Da hat das halt auch aufgehört mit meinem Bruder, weil ich dann zu meiner Mutter gezogen bin. Mhm. Und ja, die sagen da halt nichts mehr dazu. Und eben, da ich jetzt auch ausgezogen bin, da habe ich halt auch nicht mehr sehr viel Kontakt. Wenn ich das richtig verstanden habe, wohntest du und dein Halbbruder ja damals auch bei deiner Mutter. Und du bist dann alleine mit der Mutter zusammengezogen. Ist das richtig genau, so? Genau, also, ja. Glaubst du, dass deine Mutter irgendwas mitbekommen hat vielleicht, erahnt hat? Also sie sagt zwar nie was, aber irgendwie, ich habe halt immer das... Irgendwie, sie muss doch irgendwas mitbekommen haben, weil die ganzen Male, wo er dann zu mir kam und ich meine, irgendwas muss sie doch an meinem Verhalten gemerkt haben. Du hast ja gerade gesagt, dass du noch nie mit jemandem gesprochen hast, also auch nicht mit der Mutter. Du hast sie noch nie darauf angesprochen. Ja, aber irgendwie sowas muss man doch merken als Mutter. Lisa, muss ich dir sagen, finde ich auch. Ich finde, dass man als Eltern, als Mutter und Vater, muss man das merken. Ja, und ich frage mich halt auch manchmal so, warum sie mir was gesagt haben, warum sie nicht gekommen ist, Lisa. Was ist los? Ne? Das war ja nun dramatisch, weil ihr in einer Wohnung gewohnt habt. Wie oft ist das denn vorgekommen? Das war jetzt schon so 3-4 Mal in der Woche und wo er dann halt zu mir hingekommen ist. 3-4 Mal in der Woche. Und ist das denn immer in deinem Zimmer passiert? Ja, also manchmal war es auch in seinem Zimmer, aber vorwiegend schon bei mir. Wir müssen da gar nicht ins Detail gehen. Ich frage dich nur, du hast alles, was man so sexuell machen kann, hat der mit dir gemacht. Ja, also, was man sich halt vorstellen kann. Verstehe. Ja. Und das mit deinem Kind, mit deinem 7-jährigen Kind. Ja. Hast du Kontakt heute? Siehst du den manchmal? Also halt auch Familienfeiern. Das ist ja natürlich, dass er dann da ist, aber ich vermeide es so weit wie es geht, da zu sein. Also ich denke mir dann auch immer irgendwelche Ausreden aus, dass ich nicht mit ihm da sein muss, dass mir schlecht ist oder so, aber manchmal kann ich es halt auch nicht vermeiden. Und man muss sich ja nochmal klar machen, der war 14, als es angefangen hat. Aber, ja. Es hat ja 4 Jahre angehalten, da war der Kerl auch schon 18 Jahre alt. Genau. Als es dann auseinanderging, da hatte er dann auch schon sein eigenes Leben. Und dann hat er nie wieder versucht, dir das anzutun. Nie wieder. Aber er tut halt jetzt, also eben, wenn wir uns mal sehen, was halt sehr selten ist, fast nie, dann tut er und so, als wenn nichts gewirkt. Nein, natürlich. Ja, klar. Ja. Hast du dich denn, du bist jetzt 18 Jahre alt, hast du dich denn auch mal in der Zwischenzeit mal verlieben können in einen Mann? Nein, eben, das ist ja mein Problem, dass ich halt mit Männern so weit mehr als sowas nicht gehen kann. Es ist nur die Sexualität, und du hast es ja gerade sehr klar begründet, wie das kommt. Und boah, Lisa, da hast du wirklich schlimme Sachen hinter dir. Das erahne ich, das kann man wirklich erahnen. Man kann es nur erahnen, wenn man das nicht selbst mithält. Es ist auch noch sehr viel mehr damit verbunden, aber da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Magst du zumindest ein Stichwort sagen, was damit verbunden ist? Ja, dass ich meinen Körper auch nicht mehr beachte. Also missachte. Selbstverletzungen. Ja. All so Sachen. Aber das resultiert oft aus so einem Unglück, dass die Menschen, die das haben, erleiden müssen, dann ihren Körper selbst verletzen. Ja, auch Gedanken und so. Auch jeden Tag da. Eigentlich eine traurige Person bist du und sehr oft traurig und nachdenklich. Natürlich, ja. Also ich meine, ich habe jetzt zwar meine Ausbildung, da bin ich sehr froh drüber und da habe ich dann manchmal auch Ablenkung. Und ich habe auch meine beste Freundin, die gibt mir auch Kraft, aber... Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Ich bin jetzt Ausbildung zur Fahrzeuglackiererin. Ach so, sehr gut. Ja, das ist eigentlich mein untypischer Frauenberuf. Aber ja gut, aber mittlerweile sieht man ja doch öfters mal Mädels, die das auch machen und das auch gut machen. Ja. Also Lisa, ich finde das toll, dass du angerufen hast und so mutig. Es ist ja schon ein Schritt, auch wenn es anonym ist, ist das ja schon ein Schritt, das zu machen und dann auch darüber zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, dass jeder Satz einem schwerfällt, darauf zu antworten. weil es Erinnerungen aufreißt. Ich habe noch eine Frage zu der Rolle des Vaters. Der, wie hat der sich verhalten in der Familie? Also der war halt eigentlich schon immer so ein ziemliches Arschloch. Und das war halt auch der Grund, warum sich meine Eltern haben scheiden lassen. Mhm. Weil er, als ob er krass war, sehr penetrant und immer sehr einen ziemlich großen Kontrollwahn hatte. Und gegenüber uns und sehr eifersüchtig. Ich habe gerade gesagt, ich finde das sehr gut und sehr mutig, dass du angerufen hast. Und ich finde, das ist ein erster Schritt zur Hilfe. Haben Sie irgendwelche Tipps für mich? Absolut. Da kann man sehr viel machen und da solltest du auch sehr viel machen. Ja. Also du wirst jetzt gleich, ich habe hier im Hintergrund, wenn du es nicht wissen solltest, auch noch immer einen Diplompsychologen, also jemand, der sich wirklich vom Fach sehr genau auskennt. Das ist eine Frau heute Nacht, das ist die Magdalena, die ruft dich gleich sowieso an und berät dich auch noch, was du konkret jetzt in der nächsten Woche tun könntest und welche Aktivitäten du anstreben könntest. Okay. Ich kann dir von meiner Seite aus sagen, und das wird die Magdalena dir gleich auch noch bestätigen, dass es ganz dringend ist, wenn du dir einen guten Therapeuten suchst. Einen Menschen, mit dem du, dessen Job das ist, da musst du dich auch nicht schämen, das ist dessen Aufgabe und dessen Beruf, dass du mit ihm über all das sprichst. Und das ist der Anfang wirklich, um aus dieser schlimmen Verletzung einigermaßen herauszukommen und wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Ich glaube, dass man das nicht allein schafft. Vielleicht ganz wenige, aber die meisten schaffen das nicht. Und, und je früher du damit anfängst, und du bist jetzt erst 18, desto besser ist es für dich. Ja. Gut, deswegen habe ich auch angerufen. Ja, genau. Ganz genau. Ich war weiter musste. Ja, also jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du du legst auf, das Telefonat legst du auf und danach wirst du von der Magdalena zurückgerufen und die Magdalena erklärt dir alles genau, wie man das macht und wen du dich wenden könntest und welche Art von Therapie und so weiter. Ein reines Servicegespräch ist das gleich noch, ja? Okay. Liebe Lisa, toll, dass du angerufen hast, viel Glück, alles Gute wünsche ich dir und wir melden uns gleich. Ja, vielen Dank. Tschüss. Danke. Ciao. Danke. Alles klar. Tschüss. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, nochmal, wir müssen es ja spannend machen, jetzt mit unserem Moderationsstuhl. Übrigens an dieser Stelle ein großes Dankeschön an die eBay-Mitarbeiterin Dana Arp, die uns sehr unterstützt hat, eben auch die ganzen Faker aus der Auktion herauszuhalten. Wir hatten ja schon einmal eine Versteigerungsauktion, die dann leider schiefgegangen ist. Aber diesmal läuft alles sehr gut. Also ihr könnt jetzt noch mitsteigern. Ihr könnt mitsteigern. Um 1.30 Uhr ist die Versteigerung beendet. Moderationsstuhl Domian bei eBay zugunsten der Palliativstation der Universitätsklinik Köln. Das ist die Station für sterbende und todkranke Menschen. Dahin wird das Geld fließen. Dafür verbürge ich mich und ich verbürge mich auch dafür, dass alles wirklich zu einem richtig und ordentlichen Zweck verwendet wird, das Geld. Das ist immer wichtig bei solchen Sachen. Also ihr könnt noch mitmachen bei eBay. Wir haben noch, 6 Minuten ungefähr haben wir noch Zeit. So, meine Lieben, hier ist Thea. Hier, jetzt ist Thea, 76. Ja. Guten Morgen, Thea. Guten Morgen, Domian. Thea, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn? Hat lange gebraucht, aber ich bin durchgekommen. Das ist schön. Ja, das ich habe deine Sendung also wahnsinnig gerne und sehr lange. Hab dich heute Abend schon auf NDR gesehen. Genau, ich war zu Gast bei Tietjen und Hirschhausen. Genau. Ja. Ja. Okay, mein Problem, was heißt Problem, wenn ich die anderen Dinge höre, ist mein Problem eigentlich ganz klein. Aber ich bin vor 38 Jahren von einem Amerikaner überfallen worden, der mich so malträtiert hat, dass ich dachte, er will mich töten. Er hat mich gewürgt, er hat mich, also im Auto, im Fahrzeug, das möchte ich gar nicht weiter ausführen. Ich hatte eine Panne und er wollte mir helfen und dann ist er über mich hergefallen. Mhm. Es war abends um 22 Uhr mitten in einem Wohngebiet mit Spielstraße, standen also die Autos aber hell erleuchtet. Ich habe geschrien, ich habe alles getan, mir hat niemand geholfen erst. Dann kam ein älterer Herr, der war schon, ich dachte fast 100, aber er hat insofern, weil er geschrien hat, den Amerikaner von mir erstmal abgehalten, sodass ich unter ihm vor riechen konnte. Das Ganze passierte im Auto? Oder im Auto. Im Auto. Er sagte, ich könnte nicht richtig anlassen und ich sollte auf die Seite, auf den Beifahrersitz gehen. Und dann hat er meine Füße rübergezogen, also und gleich auf mich losgeschlagen, hat mir die Kleider zerrissen etc. Aber es ist nicht zu einer Vergewaltigung gekommen. Ist Gott sei Dank nicht gekommen, ja. Da ich Judo-Kenntnisse hatte. Ah. Sehr gut. Ich bin von meinem Sohn Sparringpartnerin gewesen. Damit hatte der aber nicht gerechnet. Nein, also ich habe das immer mitgemacht, weil ich bin Leichtathletin gewesen, also Sport hat mich immer interessiert und mein Sohn hat es halt mit mir gemacht, aber Gott sei Dank. Und als ich merkte, dass ich mein Bewusstsein verliere, habe ich diesen V-Griff in die Augen gemacht. Mhm. Also das heißt, so... Heißt, du gehst mit dem V-Zeichen, in die gehst du in beide Augen, ja, genauso wie du es jetzt machst. Genau so, mit voller Wucht. Gehst du mit voller Wucht in die Augäpfel und dann kann jemand nichts mehr tun. Stößt man, wenn man das wirklich mit voller Wucht macht, die Augäpfel raus? Zerstört man die? Nein, also man kann es machen, aber als Frau, Braut, obwohl ich wusste, es geht um mein Leben, kann man, aber als Frau habe ich gemerkt, nicht so reagieren, dem anderen das gleiche Leid zuzufügen. Das ist ja erstaunlich, in der Situation auch noch so ehrenwert zu denken. Ja, so, jetzt hast du, jetzt alles hast, wie, als wenn ich oben drüber gewesen wäre. Verstehe. Jetzt hast du diesen V-Griff gemacht und von außen rief dieser ältere Herr. Ja, und der hat da natürlich, der Amerikaner hat geschrien und ist hochgegangen von mir und dann habe ich ihm in den Unterleib getreten, bin unter ihm auf allen Vieren aus meinem Auto raus und rannte. Ich habe also abends in einem Verlag noch gearbeitet, ich bin Schriftstellerin und habe halt, wenn man noch kein Geld verdient, muss man schreiben für andere. Und rannte also dahin und er holte mich ein. Der Amerikaner ist mir hinten nachgegangen. Aber der alte Mann war ja auch noch da. Der ist dummerweise ins Haus. Als er merkte, dass ich zu der Firma wieder lief. Ja. Und als ich da läuten wollte, hat er mich wieder erreicht. Und dann standen wir in einer kleinen Straße, wo also Haus an Haus, also Villa und kleine Firmen aneinandergereiht, drückte er mich an die Hauswand. Ich schrie um mein Leben. Er ging über mir, Rollläden hoch und da kamen zwei Ehepaare, zwei Männer und zwei Frauen auf dem Balkon, haben sich über die Brüstung gelehnt und haben das Schauspiel sich angesehen. Nein. Später bei der Polizei, als die da kam und MP, und da war ja also ein Auflauf. Das ist ja unfassbar. Befragt worden, also ich habe keine Anzeige gemacht, aber die deutsche Polizei hat die Anzeige gemacht wegen unterlassener Hilfeleistung. Ja, das ist auch sehr richtig so. Ausgesagt, erwachsene Menschen, die selbst Kinder und Jugendliche haben sich das angeguckt vom Balkon. Ja, die dachten, das ist ein ganz normaler Ehestreit. Wie und warum hat der dann von dir abgelassen? Ja, als dann die Leute oben waren. Achso, dann hatte der Angst, die können vielleicht doch was machen und... Wir haben gekämpft, er hat beide Hände wieder an meiner Kehle gehabt. Ich habe den Abwehrgriff gemacht und dann gibt er mir einen Faustschlag. Man sagt auf den gewissen Punkt, den 11er oder 12er Punkt, ich weiß nicht, beim Boxsport ist das so. Und dann bin ich natürlich rückwärts in den Vorgarten geflogen. Nein. Und da ins Blumenbeet. Und ist er dann abgehauen? Und erst dann kam der ältere Mann wieder. Er kam zurück mit anderen Leuten. Aha. Und dann ist er abgehauen. Bin ich da in das Haus, wo die Leute waren, die mich beschäftigt hatten. Und dann ging eben der große Apparat los. Das Schlimmste dann kam noch. Als ich von der amerikanischen Polizei verhört wurde, haben die mich gefragt, ob ich ihn animiert hätte. Ja, ja. War das ein Soldat? Das war ein Soldat. Er roch nicht nach Alkohol. Es war ein ganz normaler Mann. Ist er dann vor ein deutsches Gericht gestellt worden oder vor ein amerikanisches? Nein, vor ein Militärgericht. Und? Die ja genau beschreiben. Und der alte Herr hatte doch die Autonummer teilweise, konnte sich merken. Weißt du, zu was er verurteilt? Ja, du wirst es wissen. Zu ja, was? Er ist, also 3 Tage später ist er gefunden worden. Ich wusste dann zur Gegenüberstellung wie im Film. Mhm. Da geht die Tür auf und da stehen 5 Leute und wir schauen uns direkt an. Er ist also weiß wie die Wand geworden und naja, das wiederholte sich 3-mal und ich, den Mann hätte ich unter Tausenden wiedererkannt. Und wie hoch war die Strafe? Dieser Mann war ein Berufssoldat im letzten Jahr. Er war Koreakämpfer, deshalb hat er mit mir auch Judo gemacht, also Nahkampf. Und hat meine Griffe immer wieder abwehren können. Hat 1 Jahr Gefängnis, unehrenhafte Entlassung und musste sofort Deutschland verlassen. Fandest du damals das Urteil akzeptabel? Ja. Akzeptabel war es deshalb, und jetzt kommt wieder meine scheinbar doch komische Ader. Ich bekam einen Brief von einer Frau, dass sie gerade, als das passierte, mit dem 5. Kind im Wochenbett lag. Das war eine deutsche Frau. Und ich sollte die Anzeige doch zurücknehmen. Weil ich würde deren Leben zerstören. Das war seine Frau. War seine Frau. Aber du hast die Anzeige nicht zurückgenommen? Nein. Nein. Nein, ich konnte sie gar nicht zurücknehmen. Das natürlich nicht. Auch wenn so eine Bitte kommt, finde ich, kann man die nicht zurücknehmen. Natürlich nicht. Es gab in meiner Familie große Debatten. Mein Vater, meine Mutter und Bekannte haben auf mich eingeredet. Jetzt ist weil das ich bin, also wenn irgendwo Hilfe benötigt wird, bin ich da. Thea, jetzt ist die ganze Sache, 38 Jahre, sagst du, vergangen. Ja, wie nah ist dir das noch? Sehr nah wieder. Ich hatte es überwunden. Mhm. Ich dachte, ich habe es überwunden. Ich habe aber 2006 mein Buch geschrieben, kam auch raus auf der Leipziger Buchmesse. Das steht auf Weibchen, ich gab niemals auf. Mhm. Und da habe ich alles aufgerollt, Tag an. Verfolgt es mich, aber mich verfolgt nicht diese Amerikaner, sondern die Tatsache, dass ich vielleicht 5 Kindern das Leben bisschen oder mehr zerstört habe. Wenn es auch deren Vater war, der mir was tun wollte, aber ich war schuld. Ich will dir mal sagen, vielleicht wäre dieses Leben der Kinder noch mehr zerstört worden, wenn du nichts gemacht hättest. Und er noch etwas viel Schlimmeres angerichtet hätte. Ja, mag sein, aber ich werde irgendwie nicht mehr damit fertig. Weil ich war mein ganzes Leben immer im Sozialen mittätig. Ich habe erst meinen Vater gepflegt, dann meine Mutter, mein erster Mann, mein zweiter Mann, ja. Ist 2000. Ich bin immer für andere da gewesen. Okay, lass mich mal fragen. Diese Frau war schwanger. Nein, die war im Wochenbett gelegen. Genau, du weißt ja, hast du irgendwie noch Verbindung gehabt, ob die überhaupt dann noch zusammengeblieben sind? Nein, nein. Also weißt du doch gar nicht, ob das Leben der Kinder in einer gewissen Weise zerstört wurde. Vielleicht hat die Frau sich ja wirklich von dem getrennt und die Kinder sind in einem anderen Umfeld aufgewachsen. Kann das sein? Weißt du was, Thea, es ist sehr ehrenwert, dass du dir so hochmoralische Gedanken machst. Aber ich finde, dass in diesem Falle nicht angebracht, so muss ich es sagen. Dieser Mann hätte dich auf jeden Fall vergewaltigt, er hätte dich vielleicht sogar töten können. Ja, also so wie ich aussah nach dem Arzt, er hat gesagt, mir bestätigt, es wäre nicht mehr lange gegangen. So, meine Kiefer war ganz zusammengeklebt schon und deshalb finde ich das vollkommen in Ordnung, dass du diese Anzeige aufrechterhalten hast. Um vielleicht dadurch noch Schlimmeres zu verhindern, was er scheint ja so eine Veranlagung gehabt zu haben, vielleicht getan hätte. Er hatte also nie in seiner Laufbahn, er war ja Berufssoldat. Na gut, aber da ist es rausgebrochen in ihm. Bei dir ist es rausgebrochen. Ja, scheinbar. Mensch, liebe Thea, meine Zeit läuft weg, sehe ich gerade. Du bist so eine nette Gesprächspartnerin. Aber also ich kann dir ja nur so meine spontane Einschätzung sagen. Ich finde, dass du dir da jetzt einen zu sehr großen Kopf machst. Du hast nicht das Leben dieser Kinder zerstört. Gut, die wissen vielleicht wissen sie es ja gar nicht mal oder haben es sehr viel später erfahren, was ihr Vater gemacht hat. Aber dadurch zerstört man auch noch kein Leben. Ich sag's nochmal, vielleicht hättest du ein Leben zerstört, wenn du nicht zur Anzeige gegangen wärst. Wer weiß, wer weiß. Ich finde das völlig in Ordnung, dass du das gemacht hast. Magst du nochmal von meiner Psychologin angerufen werden? Das wäre nett, ja. Das machen wir sehr gerne, Thea. Die Magdalena ruft dich gleich an. Schön, dass wir beide uns kennengelernt haben. Übers Telefon zumindest. Ja, du bist uns allen so bekannt. Du hast keine Gesichter. Und wenn ich dann eine Autogrammkarte auch haben könnte, das wäre sehr lieb. Sehr gerne, mit großem Vergnügen. Dann sagst du der Magdalena gleich deine Anschrift. Ja, ich mag dich nämlich wirklich sehr. Dankeschön, Thea. Das hast wie ein Sohn. Vielleicht könntest du altersmäßig mein Sohn sein. Das könnte hinkommen. Meine Mama ist ein bisschen älter, aber so ungefähr kommt das auch hin. Ja. So, liebe Thea, jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und alles Gute und die Magdalena wird dich gleich anrufen. Danke dir vielmals. Sehr gerne. Alles für dich. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, jetzt ist die Versteigerungsauktion beendet und ich bekomme hier von meinen Mitarbeitern aus der Regie, was? Ihr habt mir irgendwas auf den Kopf voll gesagt, ich hab's gerade nicht verstanden. Wir sind auf, das muss ich mal aufschreiben, dass ich das nicht... So, wir haben die Auktion beendet und... wir haben jetzt einen Betrag und der Betrag ist und beträgt 4.155 Euro. Das ist doch eine tolle Sache. 4.155 Euro für den alten Moderationsstuhl, auf dem ich weiß nicht, 10, 12, 13 Jahre gesessen habe. Super Sache. Ich bedanke mich bei dem Höchstbieter jetzt sehr und ich hoffe, dass wir uns auch kennenlernen und den Stuhl persönlich, dass ich ihn persönlich überreichen kann. Das werden wir jetzt alles im Hintergrund regeln und dann gibt es irgendwann eine Scheckübergabe oder Bargeldübergabe, wie wir das machen, und auch in Köln im Dr. Mildes-Scheel-Haus. Tolle Sache, fühle mich sehr geehrt und es ist wirklich ein schöner Erfolg. 4.155 Euro. Vielen, vielen Dank. So, jetzt machen wir weiter mit der Sendung und wen haben wir? Wir haben Janine. Janine ist 25. Guten Morgen, Janine. Jo, hi, Domian. Janine, um was geht's? Ja, ich habe ein Problem. Und zwar, es ist schwierig, aber ich befriedige mich gerne auf öffentlichen Toiletten. Mhm. Nur auf öffentlichen Toiletten? Da, Toiletten ist so mein Ding. Ding, ja. So weit kann man sagen, dass das ein Fetisch ist? Ich kann es so bezeichnen, eventuell, ja. Beschreib mal, wie läuft denn das so ab? Ja, also ich bin obdachlos, ich lebe auf der Straße und ich denke mal, es liegt auch im Zusammenhang damit, dass ich mich alleine fühle, wenn ich mich auf einer Toilette einsperre. Darf ich mal kurz fragen, du lebst auf der Straße? Ja, genau. Aber wir telefonieren jetzt gerade, wenn du hast. Du hast ja, ich habe ein paar Freunde, da darf ich einmal in der Woche schlafen. Ah. Und ich hatte schon am Freitag angerufen, da war ich allerdings beim anderen Freund. Mhm. Und jetzt bin ich auch wieder beim Freund. Und jetzt habe ich es endlich mal gesehen. Ah, ich verstehe. Ja. Also da sagst sonst du... Sonst habe ich leider kein Handy, sonst hätte ich ja auch vom Handy angerufen. Ja, genau, ich wunderte mich gerade schon. Also du sagst, du bist obdachlos, da reden wir gleich auf jeden Fall auch noch drüber. Ja. Und du fühlst dich einsam, sagst du. Ich fühle mich nicht beobachtet, sagen wir mal. Wenn ich halt mit meiner Clique bin, sind wir immer zusammen, wir machen alles zusammen. Und wenn ich dann auf dieser Toilette bin, bin ich alleine. Ich verstehe. Das heißt, wenn du eine Wohnung hättest, würdest du nicht auf öffentliche Toiletten gehen, oder? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja die interessante. Das zieht mich auch sehr, sehr an. Diese fremden Gerüche, das zieht mich auch sehr, sehr an. Nun würden ja die meisten Menschen sagen, und meine Person eingeschlossen, öffentliche Toiletten sind, finde ich, in der Regel ekelhaft. Ja. Die stinken nach Urin, die sind nicht sauber und man hört Geräusche von anderen Leuten und so weiter. Ja, ich finde sie sehr anregend, ne? Du findest diese Gerüche, findest du anregend? Genau. Setzt du dich dann auf diese ekligen Klobrillen auch drauf? Ja, ja. Genau. Ich reibe meine Muschi eine Toilettenbrille und ja. Hör mal, das ist Feuchtgebiete. Charlotte Roche. Das ist Feuchtgebiete von Charlotte Roche. Kennst du das? Wer ist Charlotte Roche? Wer ist denn das? Na, das ist eine junge Schriftstellerin, die ein riesen erfolgreiches Buch geschrieben hat, wo sie genau so eine Praktik beschreibt. Nee. Ja, in der Tat. Vor ein, zwei Jahren war das ein ganz, ganz großer Bucherfolg und hat zu großen Diskussionen, Entsetzen und Empörung in der Bevölkerung geführt, aber war eben ein Riesenerfolg. Sie war in allen Talkshows im Fernsehen und hat davon erzählt. Eben genau so eine Geschichte auch, wo alle immer dachten, ja, dann bin ich ja nicht die Einzige. Nein, da bist du wirklich nicht die Einzige. Du hast wirklich dieses Buch nicht gelesen? Nein, ich kenne die Frau nicht. Das ist tut ja mir voll leid. Nein, das ist ja völlig okay, aber das... Nee. Aber jetzt mal im Ernst. Ja. Was eklig ist, darüber kann man ja streiten. Manche Menschen finden das eklig, manche das. Das ist eine Geschmacksfrage. Aber du spielst ja auch mit deiner Gesundheit. Diese Klobrillen sind ja voller Keime. Ja, ich habe auch mehrere Pilze hinter mir. Ne? Ich weiß nicht, was ich jetzt noch so alles habe, weil ich ja nicht zum Frauenarzt kann, weil ich ja keine Krankenversicherung habe. Und ja, muss den halt immer den Pilz so bekämpfen, bis er halt irgendwann von alleine weggeht. Ne? Und das ist halt auch nicht ganz schön. Und manchmal geht das nicht von alleine weg und wird chronisch oder man hört sich noch schlimmere Sachen. Genau. Sag mal, ich überlege mal sowas. Ich finde es krass. Wie entsteht sowas? Nur aus dem Gefühl der Einsamkeit heraus oder dass man da nicht beobachtet ist? Jetzt selber sage es ja. Es ist nur deswegen. Diese Toilette, dieses Fremde, diese Gerüche, es tönt mich einfach an. Ich weiß es ja auch nicht. Hast du zwischendurch auch mal einen Freund? Nee, ich hatte keinen Freund. Noch nie? Nee, ich hatte einmal in meinem Leben Sex, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist meine Vorgeschichte, warum ich eigentlich obdachlos geworden bin. Sag's mir mal ganz grob nur, dann kann ich dich vielleicht besser verstehen. Und einmal Sex mit wem? Nicht einmal Sex, aber mit einer Person Sex. Ja, wer war das? Mein leiblicher Vater. Oh. Ja. Und ja, meine Mutter hat es halt herausbekommen. Hat mich hochkant rausgeworfen und ja, seit ich 15 bin, lebe ich halt auf der Straße. Das ist unfassbar. Ja. Jetzt haben wir den zweiten Fall dieser Art. Ja. Mit dem eigenen Vater. Wie alt warst du da? Von wann bis wann? 14,5. 15 wurde ich rausgeworfen. Also ein halbes Jahr? Ein Jahr ungefähr hat das... Genau. Also mehrfach ist das passiert. Ja, freiwillig. Von dir aus gesehen freiwillig? Von mir aus freiwillig, ja. Ehrlich? Ja, ja, klar. Ich hatte auch ein Kind, hab's aber leider verloren. War eine, sagen wir jetzt mal, Fehlgeburt, ne? Durch den ganzen Stress, dass ich auf der Straße leben musste, in so jungen Jahren. Ich hatte ja keinen Anlaufpunkt und ja, da hatte ich's durch den ganzen Stress verloren. Nochmal, das habe ich noch nie gehört. Du hast freiwillig mit deinem Vater geschlafen? Ja. Warum? Ja, ich sag jetzt sage ich, dass es diese Nähe zu ihm, dass er zu mir, dass ich näher zu ihm hatte, dass er Zeit für mich hatte. Eigentlich ging es da nicht um Sexualität. Hast du an kann man so sehen, ja. Keine Ahnung. Es ging um die Liebe, die du meintest, dadurch von ihm zu bekommen. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen, ja. Und die Mutter hat es rausbekommen? Ja. Hast du denn den ersten Schritt gemacht bei deinem Vater? Hast du ihn angemacht, sozusagen? Es ist Höckchen auf Stöckchen gekommen. Ich weiß es nicht. Es hat angefangen, wenn ich gebadet habe, aus der Dusche kam oder so durch die Wohnung geflitzt bin, so da hat er mich auch schon angeguckt und irgendwann ist es dann. Hast du denn von deinen Eltern früher, von deinem Vater früher, von deiner Mutter früher, so keine Zuneigung und Liebe erfahren? Oder wenig? Wenig, wenig, sehr wenig. Meine Mutter ist immer arbeiten abends und ja, keiner war abends bei mir. Und ja, seitdem dann halt mein Vater arbeitslos gewesen ist, ja, war dann halt immer abends bei mir und hat mir dann so wahrscheinlich seine Liebe mir geschenkt, ne? Bist du Einzelkind gewesen oder bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ja. Und dann hat die Mutter das rausbekommen und dann hat die Mutter dich rausgeschmissen, nicht ihn. Er hat alles abgestritten und so, dass das gar nicht stimmt und auf ihr eingeredet, nein, das war nicht so und sie ist halt darauf eingegangen, ne? Sie hat das dann hingenommen. Wie hat sie es denn rausbekommen? Ja, sie hat uns erwischt, ne? Sie ist einmal bei mir ins Zimmer reingeplatzt. Aber wir haben dann gesagt, dass wir gekuschelt haben, ne? Also ganz normal, so Vater, Tochter. Aber das war ja gar nicht so, ne? Ja, so ganz normal in dem Alter mit 14, 15 kuschelt man mit Vater und Tochter auch nicht mehr so ganz normal. Ja. Ich bin ganz irritiert und auch entsetzt über die Reaktion deiner Mutter. Weil eigentlich hätte sie sich mit dir beschäftigen müssen und nicht dich rausschmeißen. Ist sie mit deinem Vater noch zusammen? Ja, ist er noch. Und du hast keinen Kontakt zu beiden? Möchte ich auch nicht haben. Warum nicht? Ich habe mit dem abgeschlossen, ich liebe den einfach nicht mehr und auch meine Mutter auch nicht mehr. Wie fandst du das denn, dass er das dann abgestritten hat, als deine Mutter dazu kam? Einfach so erniedrigend, dass man zuerst so viel Liebe bekommen hat auf einmal und dann auf einmal sagt er, das war ja gar nicht so. Ne? So, und jetzt bist du heute, wie gesagt, 25 Jahre alt und hast seitdem mit keinem Mann mehr Sex gehabt. Genau. Und dich auch nicht verliebt. Ja, aber das war eher dann in der Abteilung mehr mögen. Ja, mehr aber mögen. Jetzt nicht. Ja. Und dann jetzt diese eher ungewöhnliche Sexualität mit dir selbst, die du gerade beschrieben hast. Weißt du, was ich glaube, dass da ein ganz enger Zusammenhang besteht zwischen dem, was damals passiert ist und dem, was jetzt passiert ist. Ja, ich kann es ja nicht beurteilen, ne? Ich bin ja jetzt nicht so ein Fachmann wie Sie. Ich weiß nicht, wo ich meine Gedanken, meine Fantasien hinstecken soll, ob das mit dem zusammenhängt oder mit dem, ne? Ich weiß es weißt einfach du, nicht. Ich glaube einfach, dass du keine gute Zeit als Kind gehabt hast und als Jugendliche. Und dass ich wahrscheinlich halt dann aus der Toilette dann... Ja, ich weiß es nicht. Nein, erstmal, dass es alles nicht gut damals gelaufen ist und dass du dir die Liebe, Anführungszeichen, geholt hast durch die Sexualität mit dem Vater. Und das hat ganz viel durcheinander gebracht und auch kaputt gemacht in dir oder verletzt, sagen wir so. Ja. So dass du jetzt halt auch keinen Spaß an der Sexualität hast mit Männern, sondern dann das auf deine Weise machst. Jetzt bist du obdachlos. Bist du seitdem obdachlos? Ja. Ich habe mich halt einer Gruppe angeschlossen, Punks halt, ne? Und ja, wir leben halt auf der Straße, möchten keine Hilfe von Behörden oder irgendwelche obdachlosen Häusern. Wir möchten unser eigenes Ding durchziehen. Natürlich ist es manchmal schwierig, wenn es kalt wird, ne? Aber eigentlich ist es ja nicht so ein schönes Leben, oder? Ja, aber diese Gemeinschaft, das ist so Zusammenhalt, das hatte ich auch noch nicht, ne? Und andererseits gibt's ja Zusammenhalt auch in anderen Gruppierungen. Ach, weißt du, was ich einfach denke? Ich denke einfach, dass es super gut wäre, wenn du Hilfe annehmen würdest von außen. Du bist eine nette junge Frau. Und ich habe Sorge, dass du ein trauriges Leben haben wirst, wenn du jetzt nicht zur Selbsthilfe greifst. Da ist viel schief gelaufen, glaube ich, und da so alleine rauszukommen, ist ja schwer. Funktioniert ja nicht. Ich mache es ja, wenn ich da bin, dann, also auf der Toilette, dann, also das ist ja wie so ein Drang, boah, ich muss jetzt wieder auf so einer Toilette oder ein Dixi-Klo, wenn es offen ist, ne? Da muss ich einfach hin, ne? Dieser Drang, der nervt mich, ne? Dass ich das eben genau habe, genau. Es, ne? du bist ja auch nicht glücklich damit. Ja, genau. So. Ja. Also, Janine. Schon viel passiert, ja. Es ist viel passiert und ich sag es was. Ich möchte, auch wenn du das vielleicht jetzt am Anfang jetzt ein bisschen abwehrst oder nicht so hören möchtest, wir werden dich gleich nochmal anrufen. Okay. Und dann werden wir dir mal, du kannst es ja du bist eine freie Frau, du kannst es ja selbst entscheiden, was du willst. Dann werden wir dir mal so ein paar Sachen aufzeigen, was du tun könntest, um vielleicht auch wieder in ein, ich sag mal, in ein normales Leben reinzukommen und dass dir auch geholfen wird. Und das kann halt nur passieren, wenn du auch von außen Hilfe annimmst. So von alleine wird es nicht passieren. Ja. Ich kann dir nur dringend helfen. Ich habe ja auch schon dazu mich überwindet, dass ich mal hier bei dir anrufe. So, ne? Genau. Das ist ja auch nicht selbstverständlich für dich. So, der nächste Schritt wäre dann wirklich auch mal vielleicht zu einer Beratungsstelle zu gehen oder wir werden es dir gleich alle sagen, was nötig ist und letztendlich dann auch zu einem Psychotherapeuten. Weißt du, ich bin kein Psychotherapeut, aber ich weiß aufgrund meiner Erfahrung hier in dieser Sendung, dass es sehr, sehr gut für dich und deine Seele und dein Herz wäre, wenn du zu einem Psychotherapeuten gehen würdest, damit du ein gutes Gefühl für dein Leben wieder bekommst. Im Moment hängt das ja alles schief. Nee, meine Freunde halt hier, die Katja oder den Leon oder die Dunja, gibt so Sachen, die verstehen die einfach nicht. Ne? Die denken, ich wäre voll gestört, aber die denken nicht halt in mich rein, in mein Herz so. Ne? Also ich sag dir, ich brauche echt mal eine Person, die es echt versteht. Ne? So, ich finde, dass du nicht voll gestört bist. Du bist überhaupt nicht voll gestört. Dir hat man viele Verletzungen angetan früher. Und daraus resultiert jetzt ein Verhalten, was dich eben auch sehr belastet. So, meine liebe Janine, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meiner sehr netten Psychologin angerufen. Okay. Du musst keine Sorge haben, Psychologin, du musst dich jetzt nicht verschrecken. Die soll dir nur mal, nein, keine Sorge, das ist genau so ein Gespräch, wie wir beide geführt haben. Die wird dir einfach ein paar Sachen an die Hand geben und dann musst du es entscheiden, was du tust. Okay. Ja? Alles klar. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute und du legst auf und sie meldet sich gleich. Okay, mache ich. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja, tschüss. 0800 220 50, wie wo immer, 1 Uhr 51. Und ich bin verbunden und freue mich auf Julia, die ist 48. Ja. Julia, hallo. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um Co-Abhängigkeit und die habe ich jetzt schon seit ich Kind war. Ich bin in einer Alkoholikerfamilie aufgewachsen, wurde auch sexuell missbraucht und habe bis heute an den Beziehungsweisen zu leiden. Also so wie ich Beziehungen führe, ist das nicht gut für mich. Aber irgendwie höre ich damit nicht auf. Und mein neuer Partner, mit dem ich jetzt knapp 2 Jahre zusammen bin, das ist genau wieder so eine Beziehung wie schon oft vorher. Welche Abhängigkeit hat dein Partner? Ja, der ist tiermäßig, also der ist gewissermaßen abhängig von Haustieren und deren Besitz. Wie bitte? Tiermäßig? Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Ja, es gibt ja Messitum, also dass man Sachen hortet und sowas, ja. Genau, wo alles vermüllt in der Wohnung. Genau, und er hortet Tiere. Nein, was für Tiere hortet er? Katzen. Wie viele Katzen hat er? 40 rund. 40 Katzen? Wo? In der Wohnung? In einem Einfamilienhaus, das ihm noch gehört. 40 also, Katzen? Wie groß ist das Einfamilienhaus? Um die 160 bis 200 Quadratmeter. Bleiben die Katzen nur im Haus oder gehen die auch raus? Die sind Hauskatzen. 40 Katzen in diesem Haus? Genau. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist einer der Wahnsinn für ihn und es ist auch unter tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten furchtbar, finde ich. Ja, ist es auch. Und du besuchst ihn und bist dann auch öfters bei ihm? Ja, bin ich. Stinkt es nicht? Ist es nicht dreckig da? Wahnsinnig. Also es ist halt, ich helfe ihm dann immer den ganzen Mist da rauszutragen, im wahrsten Sinne des Wortes, und da halt sauber zu halten. Und in unserer Beziehung ist aber inzwischen, es geht fast nur noch um Katzen. Es geht eigentlich gar nicht mehr um uns. Pflegt er die Katzen denn so ordentlich? Haben die ihr Katzenklo, kriegen die ihr ordentliches Futter oder geht's drunter und drüber? Die kriegen ordentliches Futter, das ist soweit schon okay, aber das mit den Katzenklos, das läuft nicht so richtig gut. Und die haben halt dadurch, dass er kein Geld mehr hat, der ist halt total überschuldet, haben die fast gar keine tierärztliche Versorgung mehr. Da müsste man ja eigentlich die Behörden benachrichtigen. Ja, ist ja auch schon mal passiert. Die waren auch schon mal da. Also die wissen darum, was da los ist. Ja, genau, die wissen das auch. Ich habe auch schon mal selber mit dem Veterinär, mit ihm zusammen dann auch geredet. Arbeitet dein Freund auch noch irgendwas? Ja, das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Der will ein Geschäft eröffnen mit so Naturprodukten. findet aber kein Ladenlokal und auch keinen Geldgeber. Und das hat sich jetzt halt inzwischen so extrem ausgewachsen, dass er sich auch fast gar nicht mehr um diese Geschäftsidee kümmert, sondern eigentlich wirklich nur noch um die Tiere. Aber wenn man 40 Katzen hat, dann kostet das auch eine Menge Kohle, das ganze Fressen zu kaufen. Ja. Wie finanziert er das denn? Naja, teilweise über Katzen, die er verkauft, die er teilweise auch verkauft bekommt. Mhm. Teilweise aber auch über mich. Und da wird es dann schon schwieriger. Aha, du gibst ihm also noch Geld? Ja. Regelmäßig? Ja, regelmäßig, ja. Wie viel denn im Monat? Rund 400. Nein, 400 Euro? Mhm. Hast du es denn so dicke? Eigentlich nicht. Ich knapp's auch ganz schön. Das ist im Grunde genommen der Teil von meinem Geld, den ich für mich ganz persönlich bräuchte. Was machst du denn vom Beruf? Ich pflege meinen behinderten Sohn. Du pflegst deinen behinderten Sohn? Deinen behinderten Sohn. Und das heißt, du lebst auch nur von dem, was dir staatlich dann dadurch zusteht? Ja, und dir steht noch eine Rente zu dadurch und davon unter anderem. Du hast einen behinderten Sohn. Wie alt ist der? Der ist jetzt 18 geworden. Und was für eine Behinderung hat er? Er hat eine schwere Zerebralparese durch einen Krankenhausfehler. Liegt er immer? Nee, der kann im Rollstuhl sitzen, aber er kann jetzt nicht selbstständig sitzen, aber wird halt gehalten in einem Rollstuhl. Ist er geistig auch behindert? Das kann man nicht so genau sagen, da er nicht spricht. Also, ich höre schon, das ist eine absolute Mammutaufgabe, wo du sehr eingebunden bist. Ja. Mensch, Julia, und dann hast du jetzt du hast gerade so einen Anfang gemacht, dass du immer in Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten warst, dein ganzes Leben lang. Und jetzt bist du wieder an jemanden geraten, der auch wenn auch eine merkwürdige Abhängigkeit hat, aber er hat eine. Ja, er hat eine. Und es ist halt auch so, mal ist die Beziehung dann schön zwischendurch und dann wiederum wertet der mich total ab. Macht mich so runter, er wertet mich ab. Liebst du diesen Mann denn? Ja, aber ich werde immer unglücklicher in dieser Liebe. Mhm. Also ich fühle mich manchmal so, als ob ich ihn liebe und er mich nicht. Ich glaube ja, wenn man sagt, ich werde immer unglücklicher in dieser Liebe, dann ist mit dieser Liebe grundsätzlich etwas nicht in Ordnung. Mhm. Und so wie du es mir jetzt beschrieben hast, da er nun offensichtlich auch ein dickes Problem hat und er dich auch noch finanziell aussaugt und du und dein behinderter Sohn haben es wahrscheinlich auch dringend nötig, das Geld, ist da eine absolute Schieflage. Wenn du das dein ganzes Leben lang so beobachtet hast, dass immer wieder so etwas passiert, hast du dir denn da mal professionelle Hilfe gesucht? Ja, ich war auch eine ganze Zeit lang bei einer Therapeutin und hatte dann auch das Gefühl, ich komme jetzt parat. Das war dann aber vor einem halben Jahr ungefähr, als meine Therapie zu Ende gegangen ist. Mhm. Und mit diesem Zeitpunkt fing meine Beziehung an zu dröseln, aber so richtig. Das heißt, du warst schon auf einem ganz guten Weg. Ja. Aber es hat offensichtlich noch nicht ausgereicht. Ja. Nee. Weil der Verstand ist immer viel, viel weiter bei mir als die Gefühle. Klar, das alte Lied. Aber es ist ja schon mal gut, wenn der Verstand schon mal weit ist. Ja. Es gibt ja Leute, die in so Abhängigkeiten sind und die das nicht mal rational, also vom Verstand her, begreifen. Mhm. Wenn man es begriffen hat, finde ich, ist man schon einen guten Schritt vorangekommen. Aber da muss natürlich noch mehr passieren. Ja, absolut. Es muss mehr passieren. Das heißt, du müsstest eigentlich nochmal, ich weiß nicht, ob es dir zusteht, dass du nochmal in eine Therapie gehst. Ja, da muss ich mich mit der Krankenkasse nochmal in Verbindung setzen, weil es jetzt halt sehr kurz ist danach, ne? Halbes Jahr. Mhm. Ich weiß nicht, ob die da so mitspielen werden. Ja, das ist immer kompliziert. Aber ich würde auch nochmal auf den Prüfstand stellen, diese Beziehung, was ist das? Mhm. Will ich den wirklich? Was tut der mir gut? Bringt der mich weiter? Ist der auch in gewisser Weise, nimmt er auf meine Bedürfnisse Rücksicht und so weiter. Das sind ja alles so Sachen, die in einer Beziehung wichtig sind. Die müsstest du für dich klar klären und vielleicht dann auch eine Konsequenz ziehen. Also mir wäre es schon ein Grauen an deiner Stelle, wenn ich da immer in dieses Stinkhaus da gehen müsste. Ja, das ist auch eines der ganz großen Punkte. Abgesehen davon, dass ich dann auch immer noch das Leid dieser Tiere sehen würde, wenn die nicht, das ist ja alles nicht tiergerecht. Das kommt ja zu der ganzen Geschichte auch noch hinzu. Mhm. Es gibt jetzt noch eine Beratung von meiner Psychologin, Julia. Ja. Weil die Sendung vorbei ist, du hörst die Musik im Hintergrund. Ja, ich höre es. Bitte leg auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja. Ja, gut. Tschüss. Ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Tschüss. Gut, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. In der Technik Henrik Hage. Am Montag sind wir wieder da. Freie Themennacht. In der Nacht vom Montag auf Dienstag nochmal. Vielen Dank für euer Mitbieten. Wir haben 4.155 Euro. Sensationell. Ich danke euch. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bye, bye.